sonst empören sich die Später. Jehova liebt der Gott der Götter, rettet seines Namens Ruhm. Und sonst empören sich die Später. Jehova liebt. Auf Felsengrund steht die Gemeine, die ihr gebaut. Die ist die Seine, die ist die Seine, und er beschützt sein Eigentum, sein Eigentum. Sonst empören sich die Später, Jehova liebt, der Gott der Götter. Und sonst empören sich die Später, Jehova liebt, der Gott der Götter. Der Gott der Götter liebt, errettet seines Namens die Ehre.